Herzen marschieren. Seht ihr die Wut in der Nacht? Hört ihr das Klirren der Scheiben? Dort marschiert die Macht. Geht, geht, ist geschlafen. Heute wird noch was passieren. Spannend die Parole.